Ein kleiner Kobold wie der Pumuckl kann unmöglich alle Feste und Gebräuche von uns Menschen kennen. Und so kommt es, dass der Pumuckl, seitdem er für den Schreinermeister Eder sichtbar ist, immer wieder verwundert fragen muss, was dies und jenes bedeutet. So war es auch am Tag vor dem Nikolausabend. Was ist denn? Du musst mir sofort etwas sagen. Es passieren Dinge, sage ich dir. Ja. Dinge passieren, also ganz seltsame Dinge. Alle Kinder reden davon, nur ich kann nicht davon reden, weil ich gar nicht weiß, von was ich dann rede, wenn ich von Nikolaus rede. Ja, was willst du denn wissen? Also wer und von wo und warum ist der Nikolaus der Nikolaus? Du weißt nicht, wer der Nikolaus ist. Hm? Der Nikolaus, das ist ein Heiliger. Und einmal im Jahr kommt er runter zu uns, das heißt, zu den Kindern kommt er. Und was tut er bei den Kindern? Nun, den Braven schenkt er was und die Bösen, die steckt er in den Sack. Hui, da muss er aber einen Sack zum Aufblasen haben, sonst gehen ja die vielen bösen Kinder da gar nicht rein. Ja, also weißt du, ich bin doch recht froh, dass ich kein Kind bin. Ich bin zwar ein ganz, ganz, ganz braver Pumuckl und ich würde sicher was geschenkt bekommen. Na, sei nicht so sicher. Ich weiß nicht. Ja, eben. Ich weiß auch nicht. Ja, manchmal warst schon recht frech und boshaft auch. Und das kann der Nikolaus gar nicht vertragen. Ja, eben drum bin ich ja froh, dass ich kein Kind bin. Ich kann die Leute ärgern und dem Meister Eder nicht folgen und was hinunterwerfen. Nein, das kannst du nicht. Natürlich kann ich das. Schau, und wie ich das kann. Hörst du nicht sofort auf? Nein, ich höre nicht auf. Ich bin ein Kobold und sonst nichts. Hurra! Das hebst du auf der Stelle wieder auf, was du da hinuntergeschmissen hast. Nein, ich mache jeden Schabernack. Niemand steckt mich in den Sack. Du? Täusch dich ja nicht. Wieso? Plötzlich ist der Nikolaus da und schaut zum Fenster herein und sieht, wie böse du bist und schon nimmt er dich mit. Er kann mich ja gar nicht sehen. Ätsch, ich bin ja unsichtbar. Ah, da würde ich mich nicht darauf verlassen an deiner Stelle. Der Nikolaus ist nämlich ein ganz besonderer Mann. Der hört und sieht viel mehr als wir Menschen. Ja, das sagst du jetzt bloß, weil du willst, dass ich das da aufhebe. Aber ich glaub's dir nicht. Kobolde sind unsichtbar. Das ist ein Koboldsgesetz. Verstehst du? Ja. Ein Koboldsgesetz. Aber vielleicht gibt's ein Himmelsgesetz, wonach dich der Nikolaus doch sieht. Ich hab noch nie was von einem Himmel überhaupt gehört und jetzt von einem Himmelsgesetz. Himmelsgesetz. Sei brav, heb schön das alles auf, was du hinuntergeworfen hast. Nein, ich lasse es liegen. Pumuckl, wenn du nicht gleich brav bist. Was ist dann? Was ist dann? Ja. Nichts ist, selbst wenn es ein Himmelsgesetz gibt und wenn alles wahr ist, was du sagst, kann mir der Nikolaus doch nichts tun. Glaubst du? Denn er kommt gar nicht zu uns. Er kommt ja nur zu Kindern. Und ich bin ja gar kein Kind. Ich bin ja ein Kobold. Und wer nicht kommt, kann auch niemand in den Sack stecken. Ja. Bin ich schlau. Ja, frech bist, das ist alles. Aber wenn ich dir einen guten Rat geben darf, sei vorsichtshalber brav. Die Kinder machen es genauso. Was machen die Kinder? Wie ich ein Kind war, habe ich sogar immer noch vorsichtshalber ein Gedicht auswendig gelernt, damit der Nikolaus nicht zu streng ist. Ein Gedicht? Da kann mir überhaupt nichts passieren. Ich kann 1100 Gedichte aufsagen. Die muss ich gar nicht erst lernen. Die dichte ich einfach drauf los. So einfach. Pass auf. Ja, Jetzt kommt. Ich muss erst Moment. So, jetzt. Sehr verehrter Nikolaus, komm nicht herein, bleib lieber draus. Willst du mich fangen? Hihihi, erwischst du mich bestimmt gar nie. Ich beiß ein Loch in deinen Sack. Das ist ein feiner Schabernack. Der soll kommen. Ja, auf der Stelle soll er kommen. Alle Ohren will ich ihm volldichten. Das nützt überhaupt nichts. Unsinn, du willst mir bloß Angst machen. Ich habe aber keine Angst. Ich bin ein Pumuckl, ja, ein Nachfahre der mutigen Klabauter, ein Oberklabauter-Kobold und überhaupt kein Aufhebe-Kobold. Und dein Nikolaus geht mich überhaupt nichts an. So. Wenn er kommt oder wenn ich ihm begegne, dann tanze ich vor seiner Nase hin und her und zwick ihn in den Fuß und ziehe ihn am Bart und kitzle ihn, dass er immer nur ha-ha-ha-ha macht. Und dass er seinen dummen Sack fallen lässt. Das wird ein Spaß, sag ich dir. Du gibst genauso an wie die Kinder, bevor der Nikolaus kommt. Und wenn er dann da ist, dann werden sie so klein, dass sie beinahe in ein Mauseloch passen. Die Kinder vielleicht, aber ich werde nicht so klein. Du auch? Ich bin ja schon so klein. Ja. Aber nur äußerlich, innerlich, da bin ich ein Löwe. Jawohl, schau mal, wenn ich Löwe. Das ist Löwe! Ich weiß, ein junger Löwe, aber ein Löwe. Da muss ich ja lachen. Ja, lach, bitte. Ich beweise dir, dass ich überhaupt keine Angst vor dem Nikolaus habe. Überhaupt

und ich habe einen Sack dabei und in den werde ich dich stecken. Pumuckl! Nun, wenn du keine Antwort gibst, dann muss ich eben schnuppern, wo du bist. Ah, ich glaube, du bist in einer Schublade. Nein, nein, ich bin in keiner Schublade. Nicht? Nein. Ich glaube, du lügst. Du ärgerst den Meister Eder ganz fürchterlich. Den armen alten Mann ärgerst du. Nein, nein, ich mache ja nur immer Spaß. Weißt du, ich bin doch ein Kobold. Na und? Also, jetzt werde ich dich einmal herausholen aus deiner Schublade. Nein, bitte nicht. Nein, nein, ich kann ein Gedicht. Ich kann ein schönes Gedicht. Ich sage es gleich auf. Moment mal. Da sitzt er ja ganz im hinteren Eck der Schublade. Oje, der kann mich sehen. Ganz deutlich kann ich dich sehen. Aber ich kann ein Gedicht. So? Ja, wenn du den Sack mal schnell in die Ecke stellen könntest, dann könnte ich ein schönes Gedicht aufsagen. So, ja, bitte, jetzt geht's los. Sehr verehrter Nikolaus, komm nicht herein, bleib lieber, nein, das geht nicht, komm schon herein, bleib in dem Haus, glaub mir, ich beiß kein Loch in deinen Sack, so ein dummer Schabernack. Gani. Ich kann nicht mehr dichten. Ich muss sagen, ich habe schon schönere Gedichte gehört. Du bist so frech gewesen und ich habe noch gar nichts darüber gehört, dass dir deine Frechheit leid tut und dass du dich bessern willst. Doch, das wollte ich gerade sagen, dass ich mich besser will. Besser kann man sich gar nicht, wie ich mich besser will. So? Willst du wieder die frisch gestrichenen Wände vollschmieren? Nein, nie mehr vollschmieren. Leer, nein, überhaupt nicht schmieren, will ich bestimmt. Und willst du alles aufheben, was du hinuntergeworfen hast? Alles, soll ich's gleich aufheben? Ja, gleich. Ja, aber bitte mich nicht in den Sack stecken. Heb erst mal alles auf. Ja, da und da, ja. Und da und dort. Da und ja, jetzt ist aber nichts mehr zum Aufheben da. Soll ich jetzt vielleicht noch ein Gedicht aufheben? Nein. Aufsagen? Nein. Das erste hat mir genügt. Ja, das wäre aber ein schönes Gedicht. Ja, was mache ich jetzt mit dem Sack? Gar nicht. Wir könnten vielleicht Sägespäne reintun. Dann sieht er ganz voll aus. Kannst du mir irgendetwas Gutes von dir sagen? Zum Ausgleich für deine Schandtaten. Etwas, das ich dir gut schreiben kann. Gut. Ja, da habe ich sehr vieles getan. Also sehr viel Gutes habe ich da getan. So. Also eine ganze Menge sozusagen. Aber es fällt dir nichts ein. Also ich frage mal den Meister Eder, dem fällt vielleicht was ein. Das glaube ich nicht. Nicht? Aber gut, frage ihn. Ja. Und wenn ihm was einfällt, dann soll er's mir sagen. Dann werde ich mir das mit dem Sackstecken überlegen. Ja. Fällt ihm aber nichts ein, dann komme ich wieder und nehme dich mit. Gehst du denn jetzt schon? Ich gehe. Ja, ich setze mich jetzt in die Schublade, ganz brav, so brav, dass der Meister Eder 1000 gute Worte für mich einlädt. Da bin ich aber neugierig. Auf Wiedersehen. Auf Wieder... nein, nicht auf Wiedersehen. Da in mir, da pumpt ja was ganz fürchterlich. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, macht's da immer unten. Meine Knie, die zittern ganz von alleine. Was tue ich nur, dass der Meister Eder viele gute Worte für mich hineinlegt. Wenn ich jetzt überall den Staub wegblase. Hier und hier. Und hier noch was. Und wenn ich den Bleistiftstrich von der Wand wieder wegmache. Aber wie... Ich hab's. Wasser macht alles sauber. Wasser macht den Pumuckl sauber. Wasser macht den Boden sauber. Dann macht Wasser auch die Wand sauber. Die Wand wird sauberer werden, wie sie jemals war. Und Meister Eder wird mich loben müssen. Und der Nikolaus wird dann wegbleiben müssen. Und sein Sack wird dann leer bleiben müssen. Der Pumuckl machte sich sofort ans Werk. Er ließ Wasser in einen Becher laufen und schleppte den Becher zur Wand und dann schüttete er mit einem mächtigen Schwung das Wasser über den Strich. Aber, oh Schreck, die Wand wurde davon nicht heller, sondern dunkler. Das sah jetzt noch viel schlimmer aus als vorher. Der Pumuckl betrachtete das Ergebnis voller Entsetzen. Er war ganz verzweifelt. Der kleine Kobold wusste nicht, dass Wasser zwar zunächst die Wand dunkel erscheinen lässt, dass sie aber wieder hell wird, wenn sie trocknet. So setzte er sich in die Schublade und weinte und weinte, bis der Meister Eder ohne Verkleidung wiederkam. So, da bin ich wieder. Was? Pumuckl, was weißt du denn? Alles ist aus. Alles. Du wirst kein gutes Wort von mir dem Nikolaus sagen und dann wird er mich mitnehmen und die Wand und ich wollte doch bloß brav sein und den Strich wegwaschen. Was ist denn da an der Wand für ein Fleck? Das ist ein Wasserfleck. Naja, wenn es nichts weiter als Wasser ist. Nein, eins nichts weiter. Naja, das trocknet ja wieder. Das trocknet wieder. Ganz weg trocknet das. Ja, ja. So weg, dass du vielleicht doch für mich, bitte denk doch mal schnell nach, nicht wahr? Du findest vieles Gute an mir, dass du dem Nikolaus sagen kannst. Schau, ich habe das alles aufgehoben. Überall habe ich Staub geblasen. Ah, gut. Und ich wollte sogar die Sägespäne wegräumen, so. aber der Nikolaus wollte sie nicht in seinen Sack haben, weil er doch... Also weißt du, weil er mich in seinem Sack haben so? Will. Ja. Ja, war denn der Nikolaus da? Ja, und wie der da war, mit einer solchen Stimme. Oh. Und lass dir doch bitte was Gutes über mich einfallen. Bitte. Ja. Jetzt soll ich wohl ein gutes Wort für dich einlegen. Ja, das wäre schön. Ja, zuerst ärgerst mich zu Tod. Nein, dann würdest du ja nicht mehr leben. Und dann soll ich dir wieder helfen. Ich weiß nicht, aber doch nicht zu Tod. Wenn dich der Nikolaus mitnimmt, dann bin ich eigentlich ganz froh. Nein, da bist du nicht froh, sondern ganz traurig. Du wirst nie mehr wieder lachen können über mich und in dem schönen kleinen Pumuckelbett wird kein Pumuckel mehr schlafen. Ganz leer wird es sein und niemand macht mehr so schöne Gedichte und du kannst auch gar nicht mehr sehen, wie ein braver Pumuckel aussieht. Denn ab heute bin ich ja ganz, ganz brav. Also, das würde ich natürlich schon ganz gerne erleben. Ja, und dann denk dir doch bitte ganz schnell was aus. Ja? Zum Beispiel kannst du zum Nikolaus sagen, der Pumuckl, kannst du zu ihm sagen, also du sagst zu ihm, der Pumuckl, der hilft mir immer so viel bei der Arbeit. Das ist gelogen. Ja, aber dann kannst du ja vielleicht sagen, der Pumuckl ist ein Nachfahre von den Klabauters und die Klabauters sind auf Segelschiffen gefahren. Ja, das ist doch kein Verdienst. Nein, das ist kein Verdienst. Nein. Dann sag eben, dass ich, wenn mir doch kein gutes Wort über mich einfällt. Ja. Dann kann mir doch auch keines einfallen. Ja. Du, da hat was gepoltert. Mhm. In deiner Wohnung. Ich hab's gehört. Oder im Treppenhaus oder wo. Ist es der Nikolaus? Ich werde mal nachschauen, was das war. Ja, wenn das der Nikolaus ist, was sagst du dann? Bitte, was sagst du dann? Bitte! Ja, schauen wir mal. Oh, lieber guter Nikolaus, bleib doch draus. Bleib doch draus aus diesem Haus. Es ist ein Graus. Ich wollte, ich wäre eine Maus. Ist alles in Ordnung, Pumuckl? Aber was hast du denn? Du zitterst ja. Ich zitter. Ja? Ich zitter mit mir ganz von alleine. Es ist alles wieder gut. Schau, was ich da hab. Schokolade. Ja, die soll ich dir geben mit einem schönen Gruß vom Nikolaus. Mir? Ja, weil ich ihm zugeflüstert habe, dass du zwar ein Kobold, aber eigentlich gar kein so schlechter Hausgeist bist und dass er dich bis zum nächsten Jahr da lassen soll. Und er lässt mich da? Ja, ausnahmsweise. Und auf den Schrecken hin sollst du dir die Schokolade schmecken lassen. Oh, wirklich? Also weißt du, ich werde ein Kobold zum Verwechseln einem Heinzelmännchen ähnlich. Das heißt also, nicht ganz zum Verwechseln natürlich, weil ich ja Heinzelmännchen nicht leiden kann. Aber ich... Ui, schau, der Wasserfleck ist weg. Mhm, aber der Strich von dir ist noch da. Ja, der ist noch zur da. Zur ewigen Erinnerung. Und jedes Mal, wenn du frech sein willst, schaust dahin. Ja, und dann bin ich auf der Stelle abscheulich brav. Also abscheulich brav. Nicht abscheulich, sondern schön brav. Gut. Also für dich schön und für mich abscheulich. Na, also. Aber brav. Dann wollen wir uns wieder vertragen. Ja, geben wir uns die Hand. Ja. Und dann ließ sich der Pumuckl die Schokolade schmecken. Sie schmeckte ihm besser als jede Schokolade, die er jemals gegessen hatte. Ein Heinzelmännchen ist natürlich aus dem Pumuckl nicht geworden. Er war aber lange Zeit brav. Sogar dann noch,